Willkommen zum Probe-Podcast der Greifenklaue, der Folge 0. Ich habe mich jetzt zusammengesetzt mit Christophorus, um über einige. Christophorus. Ach Heißt so, ja. er. Du hast es bloß falsch geschrieben im Forum. Ja. Richtig. Ich habe die Ausdrucksweise nicht erläutert mehr, ja. Ja. Das stimmt. Ja, jedenfalls wollen wir einige Rollenspielthemen und andere Sachen ansprechen. Ja, fangen wir mal an mit 1W6 Freunde. Wir haben Ja. es vor gut einem Monat gespielt. Spektakulär. Ich habe es geleitet und ich habe auch selber noch eine Runde in der Woche abends immer 2, 3 Stunden lang gespielt, insgesamt 4 Abende. Also sowohl Erfahrung als Spieler als auch als Spielleiter. Ich glaube, du musst aber trotzdem lauter sprechen. Das kann sein, dazu machen wir jetzt den Probe-Podcast. Liebe Hörer. So, bitte, wie hat es dir denn jetzt gefallen? Ja, ich fand das 1W6 Freunde spektakuläres Rollenspiel. Zumal ich nun, wie wahrscheinlich der größte Teil der Hörerschaft, lieben gerne TKKG gehört habe. Absolut. Ich weiß, der Aufschrei wird groß sein. Die meisten haben wahrscheinlich drei Fragezeichen gehört. Mich konnten die drei Fragezeichen ja nie begeistern. Auch, Absolut unverständlich an dieser Stelle. ja, dafür werde ich vermutlich auch viel Kritik ernten. Ja, ich bin begeisterter TKKG-Hörer gewesen in der Vergangenheit. Das muss ich mal an der Stelle mich mal outen. Und ja, es hat mich also sehr an die Zeit erinnert, auf jeden Fall. Sehr schöne Runde, die wir da gespielt haben. Das ganze Flair kam also sehr gut rüber, muss ich sagen. Das Regelsystem, ja, so einfach wie nötig gehalten. Hat definitiv Spaß gemacht. In der Runde auch. Die Runde hat es auch sehr ernst genommen. Entsprechend das versucht auch das Flair mit rüberzubringen. War sehr schön. Ja, genau, du hast ja ein Klößchen Verschnitt Ein gespielt. Klößchenverschnitt, ja. Bäuchlein. Ein sehr liebevoller Name. Ich habe in der anderen Runde Mowgli gegeben, einen Tarzan-Verschnitt. Das war dann Auch sehr schön, natürlich, ja. konnte ich jede Ordnungswidrigkeit mit Handkantenschlägen bestrafen. Man muss auch dazu sagen, So dass bist du so. ich, um den 80er Jahren entsprechend auch die 80er Jahre zu würdigen, auch einen Klößchenverschnitt mit Fukuhila-Frisur. Ja, stimmt. Kennt man so in der Form wahrscheinlich nicht. So nicht mehr, ne. Bei den jungen Hörern mit Sicherheit nicht. Ja, ich würde auch kurz Regelsystem ist also sehr einfach gehalten mit 4 Attributen, die auch zugleich alle Fertigkeitsproben abdecken. Man hat ein sogenanntes Fleißkärtchen, das sozusagen sein Können in einem Spezialgebiet darstellt. Zum Beispiel kann man besonders gut Judo, wenn einem jemand zuschaut, oder man kennt sich besonders gut im Wald aus und dementsprechend kriegt man da dann einen Bonus auf eine der Attribute. Ja, ich kann mich erinnern, ich hätte, was die sozialen Kontakte angeht, was ja jetzt sonst nicht Klößchens Stärken waren. Und Ja, mein Fa was war denn eigentlich die Stärke von Klößchen? Das würden wir jetzt gerne alle mal erfahren. Hatte er welche? Nein, er war da, Er war da, genau. letzten Endes. Also er war das, was quasi der typische Quotenschwarze im Film ist. Er ist für die blöden Sprüche zuständig Absolut. gewesen. Am Anfang, später war er dann für gar nichts mehr zuständig. Also er hatte das ein oder andere Mal auch einen guten Auftritt. Also so ist das. Bis Nein, Folge ja. 30 ist TKKG auch noch durchaus hörenswert. Absolut, ja. Danach leider nicht mehr. Ja, Richtig. das ist aber auch das deutlichste Vorbild von 1W6 Freunde, auch wenn man vielleicht eher an 5 Freunde denkt. Aber der Hintergrund ist beschrieben mit der Millionenstadt. Und Die ja, legendäre, ja. genau. Ja. Ja, ein sehr schönes Spiel. Also ich würde es gerne auch nochmal spielen. Ich habe mir auch überlegt, ob das nicht als Forenspiel ideal wäre. Und zwar aus dem simplen Grund, wenn ich jetzt mal überlege, bei was weiß ich, Pathfinder, was wir mal als Forumspiel angefangen haben. Ein Kampf kommt, man muss richtig oft würfeln. Es dauert Monate, bis so ein Kampf fertig ist. Und wenn es so eine Zufallsbegegnung gewesen wäre, wie auch Also in immer. unserem Fall kam es ja noch nicht mal zum Kampf. Ja, Wormi, falls du uns zuhörst, wir sind dir nicht böse. Nein, absolut nicht. Vielleicht war einfach Pathfinder in der Tat als Einstiegsrollenspiel keine gute Wahl von der Komplexität her. Als Rollenspiel natürlich ein solches sehr schön, kein Thema, aber vielleicht als Forenrollenspiel. Ja, jedenfalls da 1W6 Freunde quasi ein Kampf mit einem Würfelwurf abhandelt, oder mit zwei Würfelwürfen von beiden Seiten einer, nicht ungeeignet, möglicherweise. Ja, man muss diskutieren. Also ich bin mal gespannt, Moritz will ja ein Abenteuer schreiben, also der Herr, der Labyrinth Lord macht. Der Herr der Ringe. Und der, das macht er noch nicht, meines Wissens. Ja, aber wenn er das geschrieben hat, dann würde ich das vielleicht mal als Basis für so etwas nehmen. Sehr gern, wenn sich noch Mitspieler finden sollten. Auf jeden Fall. Denke ich doch. Gut, kommen wir zum nächsten großen Themenkomplex. Fanhörspiele. Oh ja. Ja, gerade wird ja für Brock Bernstein quasi gecastet, bis ja, wahrscheinlich, wenn der Podcast online ist, ist das auch schon wieder vorbei, aber es gibt ja durchaus viele Hörspielprojekte, wo man mitsprechen kann. Christoph kann da einiges schon vorweisen. Ja. Ich zähle auf Rick Future. Oh, drei legendäre Szenen bei Rick Future, auf jeden Fall. ganz große Rolle. Zwei Sätze. Ja, dann drei Fragezeichen Neuvertonung da. Ja, das DSA-Hörspiel beim ersten, das war, glaube ich, unsere erste Fan-Hörspielerfahrung. Richtig, genau. Daraufhin hast du dir, oder hast du dir vorher gerade damit begonnen und dir ein Mikro gekauft, glaube ich? Oder haben wir es deswegen gekauft? Nee, wir haben das wir haben das mit dem Headset gesprochen, ja. Genau. Das Mikro habe ich mir gekauft, als ich ja per Zufall in dem Fall über das, ja, ich sage mal, Gewinnspiel von Lausch gestolpert bin, beim Hörspielprojekt.de. Und welches ja glorreich gewonnen hat. Welches ich glorreich gewonnen habe, ja. Und auch die Gastrolle des Nikola Tesla in Die schwarze Sonne 9, Die Herren der Welt, ergattern konnte. Richtig, richtig. Hat auch sehr viel Spaß gemacht in Hamburg. Wir waren ja nun beide da. Ich wurde mit einer Atombombe in die Luft gesprengt. Ja, in dem Fall aber dann auch bei... Ich weiß immer noch nicht, ob du tatsächlich auch... Achso, ja, das weiß ich allerdings auch nicht. Wir sollten uns dringend Kane 10 kaufen. Ganz genau, in Kane 10, die Szene, ja. Günther Merlau hat es sich nicht nehmen lassen, den Ingo auch gleich nochmal in die Sprecherkabine zu zwingen. Und zu dirigieren. Und zu dirigieren. Das kann man leider nicht sehen. Genau. Ja, apropos Lausch, da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Feuerball. Ein super sprunghafter Übersprung. Ja, nein, ich komme darauf, weil... du weißt es. Lausch, dich glorreich erwähnt hat, ja. In dem neuen Lausch-Block. Im neuen Driss-Block. Beziehungsweise Driss-Block. Genau, den sollte ja eigentlich das D&D-Gate machen, oder dem D&D-Gate wurde es angeboten. Aber es haben sich nicht genug Interessenten gefunden. Und jetzt macht Lausch das selber. Ja. Und also... Seit wir bei Lausch waren, also oder spätestens seit wir bei Lausch waren, weiß ich, was die eigentlich, wie sehr die auf neue Medien setzen. Also Facebook, YouTube und was es da nicht. Ja, es gibt viel zu viel. Ist übrigens alles auch in der Tat auf Initiative des, ich habe leider jetzt seinen Nachnamen vergessen, das müssen wir vielleicht später nochmal einfügen. Wir setzen es unten in die Dings links. Das kenne ich noch von System Matters. Wir setzen das immer drunter. Machen wir einfach. Von dem Olaf, der das ja alles betreut. Achso, das ist der auch den Driss-Blog macht, richtig? Richtig, genau. Der ist auch ganz frisch bei Lausch, wie ich das gesehen habe. Betreut das erst seit kurzem. War auch ein wichtiger Schritt, bin ich der Meinung. Also die Janet Sunic ist ja von sich aus schon etwas länger bei unter anderem auf Facebook mit angemeldet. Aber in der Tat, die neuen Medien werden jetzt deutlich stärker genutzt, ja. Und das bindet natürlich auch die Community. Also mir auch spätestens im Newsletter aufgefallen, was da wurde das ja immer mehr gestreut über, weiß ich nicht, was es da alles gibt. Aber erstaunlich. Auf jeden Fall. Das ja, sieht auch sehr schön aus. Genau, eigentlich wollten wir zum Thema Feuerball kommen, beziehungsweise zum Großthema LARP. Ist LARP etwas für dich? Nein. Schade. Thema vorbei. Nein, also mit LARP konnte ich mich nie anfreunden. Ehrlich gesagt. Obwohl ich dich immer noch gerne zu einem Tavernenlab locken möchte. Also noch ja, zieht Tages, ja auch. Grunde, bislang scheitert es ja nur an meinen Arbeitszeiten. Aber im Großen und Ganzen Lab, nein. Bin ich kein Fan von. Ja, kann ich durchaus verstehen. Okay. Ja, ich meine, nein, also viele machen sich ja nicht klar, aber es sind wirklich sehr unterschiedliche Hobbys, Lab und Rollenspiel. Ja, siehe Agame zum Beispiel, ne? Als nun einer der ganz großen Rollenspielfreunde. Ah, okay. Auch für LARP nicht zu begeistern. Nicht zu begeistern, richtig. Aber andere sind dafür dumm, sehr zugehörig. Ja, ja, aber ich mag durchaus die unterschiedlichen Sachen, die einem da ansprechen. Also beim Rollenspiel würde mich ein Tavernenabend, der 2-3 Stunden dauert, glaube ich, auf den Sack gehen. Im Live-Rollenspiel ist das aber eine perfekte Unterhaltung, weil man eben selber würfelt, selber die Leute unter den Tisch trinkt, selber denen das Geld klaut. Ja, das macht schon Spaß. Das ist auf jeden Fall, ja, unterhaltungswert. Ja, genau. Sehe ich ein. Ja, ich hatte mir die einige Themen vom Blog abgeschrieben. Darunter war auch der Cthulhu Lab, das Sanatorium 7 Eichen. Ja. Ja, der, mein eigenes Cthulhu Lab Projekt ist leider baden gegangen. Mangels Teilnehmerzahl, ja. Ja, ja, also hauptsächlich mangels Preis, was natürlich die Teilnehmerzahl senkt. Also wir hatten ein sehr cooles Gebäude gefunden, was für 30 Leute quasi ideal war. Und die hatten dann sehr auf Hotel getrimmte Schlafzimmer. Ich habe ja Fotos gesehen, ja. Ja. Richtig, richtig gut. Das muss man sagen. Also als dafür war der Preis von, ich glaube, für 2 Übernachtungen mit Teilverpflegung in der Höhe von 60-70 Euro eigentlich in Ordnung. Da kann man nicht meckern. Also das war wirklich sehr hohes Niveau. Die hatten auch Einzelräume, wo man sich wirklich, die nur möbliert waren, ohne Bett, also wo man sich treffen konnte. Und davon gab es mehrere. Also alles andere als Jugendhausatmosphäre, sondern richtig. Und es war auch noch auf 20er, 30er Jahre getrimmt. Das kommt natürlich noch dazu. Ja, eben. Also genau passend. Sah sehr, sehr schön aus. Ja, aber schade. Also ich hätte, hätte gerne dann auch weitere Fotos gesehen, in der Tat. Ja. Leider nicht. Nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal. Ja, ansonsten kann ich den Bericht aber sehr empfehlen. Interessanterweise, ich hatte ja den Link ins Forum gestellt und einer hat sich da dann auch tatsächlich dorthin gereist. Hat mir hinterher sozusagen überraschende PN geschrieben, ja, ich war da und ich würde gerne einen Bericht schreiben, interessiert es dich? Oh ja, für den Blog, das fand ich gut. Schönes Engagement, ja. Ja, dafür auch mal vielen Dank an den Schreiber, falls das wird. Ja, nächste Thema, RPC. Roleplay Convention. Ja, steht bald wieder ins Haus. Du bist nicht dabei. Ich muss sehen, wie ich arbeiten muss, nein. Ich glaube, Urlaub habe ich auch in dem Fall keinen. Ja, also empfehlen kann ich es. Aus meiner Sicht ist es wesentlich interessanter als die Spiele in Essen. Einfach weil es das Flair einer Convention mit dem einer Messe mischt. Ja, und dadurch hat man Gelegenheit, sehr viel auszuprobieren, aber auch einzukaufen, sich vieles anzugucken. Aber vor allen Dingen, was mir am besten gefallen hat im letzten Jahr, unheimlich viele Leute zu treffen. Also ja, wenn man sich die Entwicklung mal anschaut, in der Tat, also bin ganz weniger Jahre. Ja, ist jetzt die vierte. Als sich die RPC ja wirklich schon so als die Convention-Messe gemacht. Ja, am Anfang wurde der André Kuschel ja leicht belächelt, als er das so. Oh ja, ich erinnere mich, genau. Da gab es ja diverse Diskussionen zum Thema. Richtig, aber hat sich da nicht beirren lassen. Und klar, wenn er sich die nicht nur Rollenspieler, also in Häkchen Pen und Paper Rollenspieler als Zielgruppe hat, sondern immer noch Computerrollenspieler, von denen es ja ein paar mehr geben dürfte. Oh ja, ja. Und Live-Rollenspieler und andere Tabletopper. Und allein wenn man schon 2 oder 3 dieser Hobbys anhängt, ist das auch dadurch interessant. Genau, das ist auch ein Punkt, den man eigentlich auch nicht außer Acht lassen darf. In der Tat, die Online-Rollenspiele, die Massive Multiplayer Role-Playing Games. Sollte man nicht außer Acht lassen, um sie weiterhin fleißig umschiffen zu können. Genau. Naja, zumindest um auch die entsprechenden Leute damit anzusprechen, natürlich. Richtig, ja, nee, das ist ohne Frage, aber es ist der Horror. Ja, das ist klar. Es gibt 2 Hallen. Eine, in der es Pen und Paper Rollenspiel. Es herrscht Ruhe und Frieden. Und man kann zum Beispiel in Ruhe einen Tee trinken, wie man das gerne mal macht. In der anderen ist so ein lautes Gedröhne und Gewummere und man flippt nach spätestens 5 Minuten aus und läuft Amok. Das, ja. Ja, ich bin auch kein Freund von World of Warcraft und Konsorten. Das können gerne alle spielen, aber nicht an einer Riesenwand mit 120 Dezibel. Doch, die können das. Ja, die Lautsprecher können das. Das stimmt. Ja, ich hoffe, dort wieder mit einem Fanseinstand vertreten zu sein, wie schon im letzten Jahr. Das wäre natürlich schön, ja. Ja, genau. Da wird es sicherlich wieder alles Mögliche an Pen und Paper Fansigns geben. Allerdings wird auch wieder der Anduin dabei sein, der ja gerade seine Jubiläumsausgabe hatte. Ja. Habt ihr richtig gedownloadet, oder? Ich habe sie noch nicht gelesen, in der Tat, nein. Aber du hast zumindest mal drüber geschaut, über die Themen. Ja, das auf jeden Fall. Genau, glaube ich, drei Abenteuer. Genau. Es geht auf zu den Sternen, wobei die Abenteuer selber waren, glaube ich, eins für Cthulhu, eins für Arcane Codex, eins für Warhammer, also eigentlich gar nicht. Ich hätte erst gedacht, es geht um Science Fiction oder so, aber nicht Nein. bei den Abenteuern. Hängt aber sicherlich trotzdem irgendwie am Thema dran. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also wer auf Cthulhu, Arcane Codex oder Warhammer Fantasy nach der zweiten Edition steht, sollte mal den Download wagen. Zumal er kostenlos ist. Zumal er kostenlos ist. Man kann natürlich auch alte Ausgaben runterladen. Ja. Wir verlinken es in den Backlinks. Ja, das will mir tun. Ja. Gut, dann kommen wir noch zu folgender grandioser oder möglicherweise grandioser oder auch möglicherweise viel kritisierter Aktion. Lies ein Rollenspielbuch in der Öffentlichkeit. Christoph, wann hast du das letzte Mal ein Rollenspielbuch in der Öffentlichkeit gelesen? Also ein Rollenspielbuch in der Form, das müsste jetzt schon lange her sein. Das waren also, glaube ich, die Earthdawn-Romane noch. Aber nichtsdestotrotz habe ich kein Problem damit, ein von mir aus High-Fantasy-Roman zu lesen. Ich habe gehört, du hast die letzte Schlacht der Orks gelesen. War das öffentlich? Nein, das war bei uns zu Hause im Keller. hinter verschlossenen Türen. Weil nur da, weil nur ich mein eigenes Gewimmere hören konnte. Du hast es ja mir vermacht. Ich konnte das übrigens tatsächlich verdaufen. Dem armen Narren sei es. Ein ganz, ganz furchtbarer Roman. Ja. Habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich ihn gar nicht erst angefangen zu lesen. Also hätte ich ihn nicht mehr unter Androhung von härtester Gewalt in der Öffentlichkeit gelesen. Nein. Ja, also im Prinzip stehe ich der ganzen Sache ein bisschen jetzt ja, also neutral gegenüber. Also, ob man da jetzt einen Aufruf starten muss, weiß ich nicht unbedingt. Also, wen es interessiert, wer das ohnehin liest, der liest es. Also, ich glaube, der macht da auch kein großes Bramborium drum. Ja. Ich denke, viele fragen ja, was bringt das der Szene, etc., etc. Eine gute Frage. Neue Einsteiger einfangen, aber ich würde sagen, muss ja erstmal gar nichts bringen. Vielleicht gibt es auch ein paar nette Fotos. Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass wenn ich mit dem Zug fahre und mich so durch die Abteile schleiche, ja. Ich durchaus, wenn ich jemanden sehe, der ein Buch liest, durchaus versuche zu gucken, was das für ein Buch ist. Ganz genau, zu schauen, was der so gerade da liest. Ja. Und das eine oder andere Mal, es war schon ein bisschen länger her, aber es war auch Dieter Bohlen dabei. Ganz besonders schockierend. Aber auf jeden Fall, also das Interesse wird ja schon doch geweckt. Zumindest zu gucken, was liest der da. Ne? Also okay, das hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht. Ich fahre nicht so oft Zug. Allerdings bin ich zum Hammer of Doom, einem grandiosen Doom-Festival, man soll es nicht denken, nach Würzburg gefahren, per Bummelbahn. Um 4 Uhr morgens losgefahren. Das war erfrischend. Ja, Teile waren wahrscheinlich entsprechend auch leer. Sie waren entsprechend leer und man konnte in Ruhe ein Buch lesen und ich habe ein Klassiker gelesen. Was war es denn? Ah, ja, der Klassiker. Absolut, aber ich bin da eh gerade dabei, mich auf Klassiker zu spezialisieren. Sozusagen, Jack Vance habe ich endlich mal nachgeholt. Aber davon. Die guten Jack Lenz. Jack Lenz. Vance. Jack Vance. So, Entschuldigung. Vance. Das Vorbild für die AD&D-Slot-Magie. Da kommt sie her. Und auch George A.A. Wie heißt er? Winter? Martin heißt er. Brenne. Ja. Sünder. Mit seinem Winterroman. Ach nee, er war auch anders. Nennt auch Jack Vance als sein Vorbild. Ich gehe. Ja, ja, ja. Dass du sie immer noch nicht gelesen hast, das ist schon ja, Skandal. Ja, sie ist ja auch noch nicht zu Ende, ne? Kann ich erstmal zu Ende schreiben, dann lese ich sie auch. Okay. Ja, also ist natürlich die Frage, im Deutschen, die deutsche Übersetzung, das da gibt Vorteil es auch sehr viel Kritiker natürlich. Ja. Ich kenne nur die deutsche, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Das ist der Vorteil an toten Autoren. Ne? Ja, aber George R. R. Martin lebt noch. Richtig, aber ne? Tote Autoren haben ihr Werk vollendet und man kann sich in Ruhe das lesen. So kann man das natürlich auch sehen, ja. Das ist richtig. Um aber nochmal kurz auf die auf das Thema Lies ein Rollenspielbuch in der Öffentlichkeit zurückzukommen. Also die menschliche Neugier darf man in der Tat nicht unterschätzen. Also ich sag mal, wer generell viel Bücher liest, und das, davon gehe ich mal aus, werden 99,9% der Rollenspieler wohl auch tun. Das ist schon so ein Automatismus, der, glaube ich, dann eintritt, wenn jemand anderes ein Buch liest, zumindest zu schauen, was er da liest. Stimmt, ich gestehe, das mache ich bei meinen Schülern auch immer. Der eine oder andere liest ja noch, man glaubt es nicht. Und bin doch eigentlich immer recht neugierig, was das denn ist. Und da frage auch mal das eine oder andere. Genau, also von daher ist der Effekt, denke ich mal, in der Tat vorhanden, zumindest. Ja, stimmt, sehe ich ein. Also gute Aktion. Ja, kann man so stehen lassen. Ja, sehr schön. Gut. Ja, bevor wir zum Besten, zum Großen, zum Hauptthema. Na, ich sehe, du hast noch Pathfinder auf deiner Liste. Ja, richtig. Kommen wir noch zum Thema regionale Cons. Ja. 12 bis 12 Rollenspiel-Ding in Wolfsburg. Rollenspiel-Stammtisch zur Not auch noch. Ja, also fangen wir an beim 12 bis 12 warst du, glaube ich, noch gar nicht. Doch, doch, doch. Aber schon länger her. Genau, da wird, das ist in Braunschweig in der Mühle. Da wird hauptsächlich Brettspiele gespielt. Ja, Vorteil. Man kann kommen, wann man will. Man kann gehen, wann man will. Es ist immer eine große Auswahl, auch an neuen Brettspielen da. Abends, also ich habe das letzte Mal Advanced Hero Quest gespielt. Sehr gutes Spiel. Also Hero Quest habe ich letztes Mal, glaube ich, mit 1703 oder 12. Ja, genau. Ja, man soll es nicht glauben. Advanced Hero Quest ist tatsächlich noch sehr nah an einem Rollenspiel, an einem Dungeon Crawl Rollenspiel. Also wenn man sagen würde, wir machen jetzt noch den Schritt und machen das sozusagen mehr in-time als out-time, als von außen drauf zu schauen, dann würde das, denke ich, ein Stück weit oder als Nischenrollenspiel auch durchgehen. Würde ich mir gerne mal anschauen. 12 bis 12 hast morgen findet ja dazu. Morgen statt, genau. Ja. Hätte ich morgen eine Chance zu, richtig. Okay, also halten wir fest. Keine festen Anfangszeiten, beziehungsweise es geht um 12 los, aber da ist noch niemand da. Die Essensversorgung ist gut. Wie sieht das denn mit den Besucherzahlen aus? Besucherzahlen wieder steigend. Also letztes Mal waren es bestimmt 20, vielleicht 25 Leute. Es war am Anfang eine Lesung von Dane Dane Rahlmeier. Kein weiblicher Name. Nein, Dane Rahlmeier ist ein Autor, ja. Genau. Von Die Drachenschiffe über Kelvin heißt, glaube ich, das Buch. Ich habe es mir auch zugelegt. Also die Lesung war sehr interessant. Es war Steam Fantasy. Nicht zu vergessen, Das dunkle Meer der Sterne. Eine sehr schöne Hörspielserie. Er macht auch zwei Hörspielserien, die wir sehr gut finden. Das muss erwähnt werden, auf jeden Fall, ja. Und Grüße aus Gehenna, wo ich jetzt allerdings ehrlich gesagt, ich habe sie mir gekauft, aber noch nicht reingehört. Ich habe so einen Stapel Hörspiele, das ist unglaublich. Ja, war auch sehr sympathischer Autor und sein Roman, das Kapitel, was er vorgelesen hat, war sehr gut, hat mir sehr gefallen. Also war eine schöne, ausgearbeitete, bunte Welt, kreativ und hat mich sofort gefangen. Ja, habe mir das Buch auch gekauft, werde aber erst die Tage reinlesen können, wie das eben so ist. Ich glaube, ich habe ihn in meiner Facebook-Freundesliste. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, Facebook. Ich kriege ständig von irgendwelchen netten Leuten, ich hätte fast anderes gesagt, Facebook-Einladungen. Aber da schnappe ich mir dann einen Bogen Münzen und Schnippel hinaus. Ja, wie du das auch deiner neu erworbenen Xbox 360 Elite vorziehst. Ja, hätte ja funktionieren können an dem Fernseher hier. Dann hätte ich keine Münzen schnippeln müssen. Obwohl, das ist ein sehr beruhigendes Hobby. Ja, Xbox kann auch sehr aufwühlend werden. Richtig. Und so schön mal eine Seite Münzen auszuschnippeln, dass da ist man ein neuer Mensch quasi. Noch eine Tasse Tee dazu, wunderbar. Ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? 12 bis 12 haben wir. So, nächste, das Ding. Rollenspiel-Ding in Wolfsburg. Hat auch eine eigene Seite. Ja, ganz liebevoll betreut von Heike. Und vom Kultisten, von Gordon, genau. Richtig, die organisieren das in der Hauptsache. Ja, da kann ich noch eine, erzähle ich nachher. Jedenfalls, Rollenspiel-Ding, da sollte man besser pünktlich kommen. Es gibt eine kurzen Schnack am Anfang, ungefähr halbe Stunde bis Stunde, über alle möglichen Themen gesprochen wird. Meistens geht es irgendwie um Rollenspiel. Wer hätte es gedacht? Ja. Naja, das ist immer so die Phase, wo man dann so langsam eintrudeln kann. Das ist auch ganz gut, weil dann geht's los mit Rollenspiel. Ab 16, 16.30 Uhr. Genau. Immer jeden Monat. Moment, nein, jeden dritten Sonntag in der Regel im Monat. So. Ja. Findet das dann statt? Genau. Gibt immer einen. Gibt meistens immer One-Shots. Drei sind so das übliche Maß. Wobei es jetzt neuerdings eine Dauerrunde gibt oder geben wird, nämlich Castle White Rock auf von den Dungeon Crawl Classic Abenteuern. Von denen auch drei bei Ulysses, eigentlich sind es vier, wurden bei Ulysses übersetzt, auch von denen drei veröffentlicht wurden. Ich habe nichts gesagt, ihr habt nichts gehört. Wir haben nichts gehört, nein. Ja, von dem, von Agame, von Olaf, auch sehr umfangreich vorbereitet. Vorbereitet. Ja, also wer Teile von Castle White Rock auf Deutsch braucht, kann sich bei Olaf die ganzen Teaser-Texte, der kann einfach in unser Forum schauen. Oder das natürlich, ja. Ja, das Ding. Also auf jeden Fall, ich war beim letzten Mal leider nicht dabei, aber ich habe ja gelesen, gehört, auch mal wieder viele neue Gesichter. Ja, durchaus neue Gesichter, genau. Auch jemand, der lustigerweise im Wolfsburger Rollenspielladen, der Mythos, der leider schließen muss, Mystic World, Entschuldigung. Mythos ist der Bestellservice. Da gibt es lecker. Was für ein Schock, du mir gerade versetzt hast. Ja, Hunger aus. ja, also Mystic World, genau, schließt, hat bis zum 22.03. noch Ausverkauf, alle Rollenspiele sind wohl schon weg. Leider schließen die auch immer um 18 Uhr. Ich arbeite ja gleich um die Ecke, aber immer bis 8. Skandal. Der Nachteil. Ach, die machen zu. Ja, machen wohl, lohnt sich nicht mehr. Der neue Standort ist auch sehr schlecht frequentiert, sag ich mal. Vorher war das ja direkt an dem Hauptbusbahnhof. Da hast du natürlich auch viel Durchgangsverkehr einfach von Schülern und so, die irgendwelche ihre Magic-Karten oder Pokémon-Karten oder Mangas oder sonst was sich kaufen. Das ist am neuen Standort, obwohl er nicht weit weg ist, wohl nicht mehr so. Kern des Geschäfts waren ja eh schon immer die Brettspiele und Brettspiele heutzutage schwere Konkurrenz im Internet. Ist ja nicht preisgebunden wie Rollenspielbücher. Das stimmt, ja. Da hat man es einzeln schwer. Ja, in der Tat schade. Wir hatten auch, na gut, wir hatten immer unseren Helmstädter Rollenspielladen angezeigt, aber. Den es aber auch nicht mehr gibt. Richtig. Rollen gibt es im Buchhändler noch. Das ist richtig. Gut, aber wir schweifen leicht ab. Mystic World schließt bald 12 bis 12. Ja, genau. Ja, dann gibt es noch den Rollenspiel Stammtisch im Braunschweig. Der findet auch einmal im Monat statt. Das heißt, es gibt drei monatliche Aktionen. Hat er eigentlich im Januar? Ja, genau. Der ist immer der letzte Freitag im Monat. Also theoretisch jedenfalls. Findet da im Café Greg in Braunschweig statt. Wird ab 20 Uhr bis 23 Uhr etwa über Rollenspielthemen, Filme etc. palabert, so wie wir hier das machen. Ja, einfach nur ein bisschen dumm sabbeln, ne? Ja. Genau. Das merkt man auch, wenn die Spieler unterschiedlicher Spielstile aufeinandertreffen. Ja und? Computer sagt nein. Ja, man sollte auch manchmal weghören können. Wichtige Fähigkeit. Das stimmt, ja. Ja, aber doch in der Tat drei Szenarien, die schon seit längerem. Richtig, und dauerhaft einmal im Monat. Das heißt, es gibt nur drei Aktionen im Monat im Idealfall. Conventus Leonis gibt es natürlich auch noch. Hannover spielt es auch nicht außer Reichweite, aber gut. Dann können wir an der Stelle ja offiziell bedauern, dass es mit den Greifenklaue-Treffen auf Hauswetterstein. Ja, bedauern müssen wir das nicht. Doch, ich bedauere das. Ja, gut. Mir hat das immer sehr gefallen. Mir hat das auch immer sehr gefallen. War aber auch immer viel Arbeit. Ja, das gehört dazu. Ja, naja, muss halt nicht nur organisiert werden, muss ja auch sozusagen bezahlbar bleiben. Das war mal ein bisschen das Problem. Ein Pfadfinderhaus ist halt doch was anderes als... Mitten im Wald, wohlgemerkt. Mitten im Wald, genau. Ist halt doch sehr immer schöne Location. Was anderes, als wenn du kostenlos irgendwo in irgendeinem Jugendtreff unterkommst. Ja, aber... Ja, dein Geburtstag ist auch nicht mehr allzu fern. Ja, und sicherlich dort... Bis Oktober. Richtig. Die Hörer sind nicht dazu eingeladen. Vielleicht vereinzelt. Ja, okay, dann kommen wir zum letzten Punkt. Achso, ich kann an dieser Stelle noch verraten, ich plane allerdings für den Sommer, gibt es ja einen Monat ohne 12 bis 12 Treffen, wie dir vielleicht aufgefallen ist. Ja. Das müsste ein in den Sommerferien sein. Das heißt, Rollenspiele ohne Ende. Will wieder ein Greifenklaue-Treff machen. Einmal halt im Sommer. Mal sehen, ob es was wird. Wenn ja, kann man das ja wieder mal wiederholen. Das würde mich sehr freuen, ja. Das freut mich. Immer sehr schön gewesen. Ja. Vielleicht wieder mit Grill abends angeschlossen. Genau. Ich denke, da können wir auch ein breiteres Programm fahren. Ja, das letzte Thema für heute. Pathfinder. Ich liebe Pathfinder. Ja, warum denn eigentlich? So genau kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Also mir gefällt eigentlich an Pathfinder sehr viel. Also angefangen beim bekannten Regelwerk. Jeder, der nun D&D 3.5 gespielt hat, wird auch mit Pathfinder ohne weiteres klarkommen. Ja. Das Setting ist total schön. Die Charaktere, also beziehungsweise die Klassen, die Überarbeitung der Klassen, toll gelungen. Also es macht einfach Spaß. Ja, also ich würde es ähnlich sehen, weil ich da logischerweise nicht so neutral bin. Gut, du bist gekauft und vorbelastet, ja, das ist ja, aber ja, ich bin ja hauptsächlich auch zu Pathfinder auch in das Übersetzer-Team gekommen, weil ich eben davon begeistert war. Ja, würde ich dir beipflichten. Also alle Klassen sind interessant geworden. Ich habe mir zur 3.5 Zeit einen Magier machen wollen. Ich musste lange überlegen, mache ich einen Spezialist, mache ich einen Universalist. Es hat keines so rausgestochen. Es hat keine große Rolle gespielt, sage ich mal. Es gab keinen Crunch, der es mir schmackhaft gemacht hat. Aber es gab auch keinen Fluff, den ich sozusagen aus der Beschreibung rausziehen konnte. Und bei Pathfinder ist das ganz anders. Da ist jede Spezialistenrichtung ist interessant, aber der universelle Magier, der rockt auch das Haus. Also da könnte man quasi erstmal 3 Jahre lang nur jeden Magier-Typus durchspielen. Ja, das macht es aber auch gerade wirklich sehr reizvoll in dem Fall. Also die Magierklasse, die hat wirklich da mit am meisten profitiert. Auf jeden Fall. Aber denk an den Hexenmeister mit den Blutlinien. Auch sehr schön, ja, auf jeden Fall. Der Schurke mit seinen Rogue-Talents. Überhaupt die Talente, ja. Schurken, Waldläufer auch. Schurken, Talenten, genau. Waldläufer. Ja, also eigentlich haben alle was abbekommen. Auf jeder Stufe gibt es sozusagen Gimmicks, mit denen man was anfangen kann. Also ich bin ja nun nicht der Power-Rollenspieler, also ich kenne nun nicht jedes System, etc. etc. Aber Pathfinder gehört wirklich zu den Rollenspielen, die mich echt gepackt haben wieder seit langer Zeit. Das muss man denen wirklich schon lassen, den Jungs da von Paizo das, und Damen von Paizo. Sehr, sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Also wer es noch nicht gespielt hat, sollte es zumindest mal dann auch versuchen, sollte es ihn mal Genau, gibt ja anfangen. das Modul Falkengrunds Letzte Hoffnung kostenlos. Ja, das Monsterhandbuch ist jetzt, wird die Tage erscheinen. Also sprich, die Grundregeln sind dann sozusagen komplett. Ja, kann ich noch zum Abschluss sagen, dass Falkengrunds Letzte Hoffnung, das Einsteigermodul, leider noch nach 3.5 und nicht nach den Pathfinder-Regeln geschrieben, im Gegensatz zu allen anderen Produkten. So. Ja, meines Wissens kommt das ja auch dann nach Pathfinder-Regeln kostenlos auf die Website. Wer noch ein kostenloses Printexemplar haben will, der kann sich sozusagen an mich wenden. Für 1 Euro Porto und Verpackung verschicke ich das an jeden, der noch eins braucht. Ich glaube, um die 10 Stück habe ich noch. Du bist Ja, ja bestens gepackt. ich habe mir damals Als du bei Ulysses warst, ich im Lager bedient. Nein, da habe ich die Pokerrunde gewonnen. Auch eine schöne Geschichte. Da gab es ja einen Gutschein, aber nein. Die habe ich tatsächlich auf der letzten RPC mitgenommen. Und ja, ich hatte das vorher mit Patrick geklärt. Und ja, der Mitarbeiter hat mir dann dazu noch einen Stapel von den DSA-Einstiegsabenteuern, diese T-Reihe, mitgegeben. Ja, so viel sei verraten. Was ich damit gemacht habe, das dann an anderer Stelle. Ja, der örtliche Real setzt kein Toilettenpapier mehr ab. Nein, die sind also Verkauft sehr vermutlich. beliebt unter DSA. Aber nein, verkauft habe ich sie nicht. Das war mir dann zu doof sozusagen. Aber ich habe einen Großteil davon vertauscht tatsächlich. Ja, okay, das soll's die erste Probefolge. Nein, die Nullte. Aber die erste Es ist Probefolge. eine Probefolge und Natürlich. zugleich die 0. Folge des Greifklauen-Podcasts sein. Wenn die Aufnahme so geklappt hat, wenn euch Christoph gefallen hat, dann votet Ja. für ihn unter 090 Unser Star für Oslo. Greifenklaue. Ja, nein, also wir werden das sicherlich bei Gelegenheit mal wiederholen, wenn ich mal wieder überzähliges Bier habe zum Beispiel, was Christoph wegtrinken Ja. muss. Wir sind auch gerade schön dabei, es zu dezimieren, ja. Es muss ja aber nicht nur mit mir sein, es kann ja wahrscheinlich auch mal jemand anderes. Achso, hat es dir nicht gefallen? Oder? Ja, falls ich rausgevotet werde, meine ich Achso, natürlich. ja. Also votet fleißig, ob es nächstes Mal mit Christoph sein soll oder ob ich mir mal, ob ich mit Argami Zum Beispiel. oder Kultist oder. Da gibt es zahlreiche. Richtig. Gut, also damit verabschiede ich mich und ja, ein fröhliches Nice Dice und bis zum nächsten Mal. Tschüss.